Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft, die ich dem Volk mitteilen sollte. Zweiter, er sagte, du Menschensohn, du sollst eine Prophezeiung aussprechen und sagen, dass der Herr Gott den Menschen befiehlt, über diesen schrecklichen Tag zu klagen. 3. Der Tag des Herrn ist nämlich nah, und es wird eine dunkle Zeit sein, in der Gott über die verschiedenen Völker urteilen wird. 4. Ein Krieg wird über Ägypten kommen, weshalb die Menschen in Äthiopien große Angst haben werden, wenn sie sehen, wie Ägypten zerstört und sein Reichtum geraubt wird. 5. Viele Völker, wie Äthiopien, Libyen und andere Verbündete, werden gemeinsam mit den Ägyptern im Krieg durch das Schwert fallen. 6. Der Herr sagt, dass alle Unterstützer Ägyptens fallen werden, sodass der Stolz des Landes endet und die Menschen von Norden bis Süden durch das Schwert sterben. 7. Das Land wird völlig leer sein, weil es inmitten anderer zerstörter Länder liegt, und auch seine Städte werden verlassen sein. 8. Wenn ich Ägypten in Brand stecke und alle seine Helfer vernichtet werden, werden sie endlich erkennen, dass ich der Herr bin. 9. An jenem Tag werde ich Boten auf Schiffen aussenden, um die sorglosen Äthiopier zu erschrecken, weil das Unglück über Ägypten sicher kommen wird. 10. Der Herrgott erklärt, dass er dem Lärm und dem Reichtum Ägyptens ein Ende bereiten wird, indem er den König Nebukadnezar von Babylon schickt. 11. Nebukadnezar wird mit seinem Grausamen herkommen, um das Land zu verwüsten, wobei sie ihre Schwerter gegen Ägypten ziehen und das Land mit Toten füllen werden. 12. Ich werde die Flüsse austrocknen lassen und das Land an böse Menschen verkaufen, damit Fremde das ganze Land und alles darin zerstören können. 13. Der Herrgott sagt, dass er die Götzenbilder vernichten wird, sodass es in Ägypten keine falschen Götter oder Anführer mehr gibt, die das Volk leiten. 14. Ich werde verschiedene Regionen und Städte wie Patros und Zoan verwüsten, indem ich Feuer lege und mein Urteil an ihnen vollstrecke. 15. Mein Zorn wird die Festung Sin treffen, und ich werde die große Menge der Menschen in der Stadt Nau vollständig ausrotten. 16. Wenn ich Ägypten in Brand setze, wird die Stadt Sin vor Angst zittern, während Nau erobert wird und die Bewohner von Nuf unter den Feinden leiden. 17. Die jungen Männer der Städte On und Pibeset werden im Krieg sterben, während die übrigen Bewohner in die Gefangenschaft weggeführt werden. 18. In Tachpanches wird es dunkel werden, wenn ich die Macht Ägyptens breche, sodass dunkle Wolken das Land bedecken und die Menschen in die Verbannung gehen. 19. Auf diese Weise werde ich mein Urteil an Ägypten vollstrecken, damit alle Menschen dort erkennen, dass ich der Herr bin. 20. Im 11. Jahr, am 7. Tag des 1. Monats, sprach das Wort des Herrn wieder zu mir. 21. Er sagte, Menschensohn, ich habe die Macht des Pharaos bereits gebrochen, und sein verletzter Arm wird nicht geheilt werden, damit er wieder ein Schwert halten kann. 22. Deshalb sagt der Herr Gott, dass er gegen den Pharao kämpfen wird, um ihm beide Arme zu brechen und ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. 23. Ich werde die Ägypter unter die anderen Völker verteilen und sie in viele verschiedene Länder vertreiben. 24. Während ich die Arme des Königs von Babylon stärke und ihm mein Schwert gebe, werde ich die Kraft des Pharaos vernichten, sodass er vor Schmerz stöhnen wird. 25. Ich werde dem König von Babylon helfen, aber der Pharao wird seine Kraft verlieren, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn Babylon Ägypten angreift. 26. Wenn ich die Ägypter in alle Welt zerstreue und sie in fremde Länder vertreibe, werden sie schließlich begreifen, dass ich der Herr bin.